Okay, das Programm hat gleich weitergespielt zur nächsten Komposition von Bruno Strobel. Nina Polaschek und Bruno Strobel sind heute Studiogäste bei Klingding und wir hatten gesprochen über die Musikszene in Wien. Es gibt ja auch viele Improvisatoren in Wien. Einer davon ist Burkhard Stangl, der wird, ich glaube, Ende des Jahres bei einer Präsentation über seine Arbeit sprechen. Michael Moser hat als Cellist mal bei Blurred Edges auch mitgespielt. Stücke von Michael Meyerhof und auch in einer Improvisation mit John Butcher. Und wir hatten jetzt noch gerade, das Programm hat sich irgendwie weiter bewegt und einen Ausschnitt aus einem anderen Stück. Vielleicht kannst du kurz zu sagen über das Stück. Das ist ein Cembalo-Stück, wo jetzt, wenn man das technisch erklären will, die Cembalistin sehr viel im Innenraum des Cembalos spielt und diese Klänge aufnimmt mit einem kleinen Aufnahmegerät und dann etwa bei der Hälfte des Stückes das abspielt und als zweite Spur sozusagen zu ihrem Spiel dazu nimmt. Das Stück ist entstanden für eine Aufführung im Trauttal in Kärnten. Das ist im Süden von Österreich, wo es darum gegangen ist, die NS-Verbrechen dieser Zeit aufzuarbeiten, die dort passiert sind in dieser Region. Und das Stück heißt R-Innern, was eben Erinnern möglich macht, aber auch im Inneren des Instrumentes spielen. Okay. Ja, so viel dazu. Okay. Es wäre ja vielleicht gar nicht verkehrt, ich sehe gerade, das Stück ist nicht so lang, wenn wir es dann doch irgendwie nochmal ganz hören. Ja, es dauert okay? Etwa 7 Minuten. Ja. Ach so, hier waren jetzt aber nur 2. Oder es ist nur ein Ausschnitt. Das ist ein Ausschnitt vielleicht. Ach so, aber dann hören wir den vielleicht mal ganz. Das war jetzt irgendwie so ein bisschen abgebrochen. Ja? Machst du den nochmal okay. Von vorne? Ja, ich mache ihn nochmal von vorne. So, will er das so? Oder ist das jetzt? Das müsste das sein. Ja, genau. Ein Ausschnitt aus Erinnern, eine Komposition von Bruno Strobel. Und nun, Nina, du hast als Musikwissenschaftlerin, als Musikjournalistin viel mit, ja, mit improvisierter Musik auf jeden Fall zu tun. Mit freier Improvisation gibt es bestimmte Schwerpunkte, also was dich so sozusagen, das Feld ist ja auch, wenn das für Außenstehende nicht so aussieht, aber es ist doch ziemlich breit. Es gibt sehr viele Interpreten, sehr viele Musiker in der Szene. Gibt es für dich bestimmte Schwerpunkte, die dich hauptsächlich interessieren? Die gibt es durchaus, auch wenn es nicht ganz so einfach ist, sie tatsächlich zu formulieren. Sonja Leipold, die Cellistin, die Cembalistin, die wir eben gehört haben, ist Spezialistin für zeitgenössische Musik, aber natürlich auch für alte Musik. Und genau diese Kombination ist auch das, was mich sehr interessiert. Ich komme ganz, ganz ursprünglich als Kind und Jugendliche von der alten Musik, habe auch in meiner Zeit, die ich hier in Hamburg gelebt habe, tatsächlich auch alte Musik gespielt, mit Barockbass in Katharinen oder irgend sowas immer wieder. Komme dazu in Wien aber gar nicht mehr und ich komme leider auch gar nicht dazu, Sendungen zu machen darüber, auch aus Zeitgründen. Das heißt, mein Feld ist tatsächlich die zeitgenössische Musik, sowohl komponierte als auch improvisierte zeitgenössischer Jazz, hier auch mehr der Free Jazz und die experimentelleren Bereiche. Wenn ich jetzt sagen soll, was mich besonders an der sogenannten freien Improvisation interessiert, ist es gar nicht so einfach zu sagen, da es schon immer auch auf die jeweilige Musikerin oder Musiker ankommt, wie ist etwas gespielt. Es kommt natürlich gerade, wenn man selber hört, auch, und das werden wir alle kennen, egal ob wir selber improvisieren, ob wir Radio machen, ob wir über improvisierte Musik forschen, Veranstalter sind oder vielleicht einfach nur interessierte Hörerinnen oder Hörer, die im beruflich etwas ganz anderes machen. Es kommt immer auch auf die jeweilige Situation und den Kontext an, ob wir etwas besonders interessant finden oder ob wir vielleicht sagen, uff, das ist mir jetzt zu viel. Und das kann sowohl energetischer Free Jazz sein, als auch ganz reduziert ist, wo man vielleicht einfach einmal sagt, so, das geht heute nicht, das ist zu viel. Es kann aber auch ein Vivaldi sein oder es kann auch ein Stockhausen sein, der vielleicht gerade nicht geht oder vielleicht auch ein Bruno Strobel. Das ist bei mir vielleicht nicht so oft der Fall, aber das hat andere Gründe. Ich sage das deshalb, weil mir es selber immer wieder auffällt, wenn ich bei Festivals bin, bei Improvisationsfestivals. Es geht mir aber in der zeitgenössischen komponierten Musik auch so. Und ich muss darüber berichten. Tatsächlich berichten ist das, was ich im Radio am ungernsten mache. Erstens, man hat immer viel zu wenig Zeit, ein paar Minuten. Zweitens, man sitzt das ganze Festival da, ist irgendwann vielleicht einfach schon erschöpft. Und drittens ist es immer schwierig, wenn es lauter Musik gibt, die man guten Gewissens loben kann, ist die Begründung viel einfacher und ich mache es liebend gern. Wenn es aber tatsächlich Musik gibt, wo man sagt, gut, das ist nicht so gelungen, man kann es manchmal einfach freundlich, diplomatisch unter den Tisch fallen lassen. Manchmal muss man vielleicht doch etwas dazu sagen. Das fällt mir zum Beispiel immer viel schwieriger, als etwas zu loben. Ich mache es viel ungerner, denn ich möchte es dann auch begründen, denn sonst hat ja niemand was davon. So, es ist also auch kontextabhängig. Soll ich jetzt wirklich noch weiter überlegen oder weiter ins Detail gehen? Wie du willst. Ich meine, gut, das ist für mich auch so ein Thema, also auch bei den Sendungen. Ich habe mir das auch schon mal überlegt, so gut, ich stelle Musik vor. Ist es jetzt, ich gehe davon aus, es ist klar, dass es die Musik ist, die mir gefällt. Sonst würde ich sie nicht vorstellen. Auf der anderen Seite gibt es auch manchmal Musik, wo mir Teile gefallen und Teile nicht so gefallen. Das Sprechen darüber ist, ja, es ist dann, einmal ist es relativ kompliziert, weil es auch schon bestimmte, vielleicht Kontext in dem Sinn bedarf, dass der Grund der Kritik irgendwie auch erklärt werden kann oder erklärt werden muss. Und zum Teil ist es eben auch, ja, auch vielleicht auch eine Empfindlichkeit, die vielleicht ausgeprägter ist innerhalb der neuen Musik oder auch in der improvisierten Musik von den Musikerinnen und Musikern in Bezug auf Kritik, was ich eigentlich auch ein bisschen schade finde, weil ich denke, dass Kritik ist eher eine Achtung als, ja, so gleich, ja, okay, war okay, alles gut und so weiter. Also diese Nichtreaktion, die ja mittlerweile schon zum Habit oft von vielen Konzertbesuchern gehört. Also entweder geht man und das Klatschen war halt nicht so toll oder je nachdem. Und ich denke, dass jeder Form von Musik tut eigentlich Diskussionen ganz gut. Also so gut, manchmal ist es dann, erscheint es dann so, dass diejenigen, die kritisiert sind, sich verteidigen, als wären sie jetzt, als würde so praktisch ihr Produkt schlecht gemacht werden und sie dann so eine Art von Firmen Revanche dann irgendwie starten, also von wegen, das ist doch toll, was ich mache und so weiter, und gar nicht sehen, wo vielleicht Anteile sind, die vielleicht auch der Erklärung von denjenigen, wo die Erklärung ganz gut täte, um das irgendwie vielleicht auch aufzuklären, warum das so passiert ist. Und ja, jetzt habe ich mich ein bisschen verlaufen in die Kritik, aber auf jeden Fall, ich finde es schwer, Kritik gerade bei improvisierter Musik aufzumachen, auch weil sie ja so sehr flüchtig ist. Also es gibt keine Partitur, es gibt keine, nicht so, ist nicht wiederholbar, und man kann nicht sagen, ja gut, da ist jetzt also diese Stelle, die ist jetzt irgendwie seltsam und was soll das sein, was hat sich der bei gedacht und so weiter. Ne? Ja, natürlich, also das ist natürlich viel schwieriger als in der komponierten Musik, wobei es auch in der komponierten Musik, wenn man die Partitur nicht zur Verfügung hat und man hat, wenn man zum Beispiel ein Festival besucht und Wiedner Tage für neue Kammermusik, und das fängt am Freitag am Abend an und ist am Sonntag am Abend fertig und man hat, ich weiß nicht, wie viele Musikstücke, Uraufführungen gehört, dann kann man gar nicht die Partituren tatsächlich anschauen. Das ist heißt, ja auch eine Spezialistendiskussion dann leicht. Also jetzt den Hörern, das, was weiß ich, da ist der fünfte Ton aus der seriellen Reihe, der hätte da nicht zugehören. Okay, was sagt das im Endeffekt dann auch aus? Genau, na gut, das hilft im Radio vielleicht nicht wirklich weiter, denn wir machen ja alle nicht für die Insider-Spezialisten Radio, sondern für möglichst breit interessierte Hörerinnen und Hörer. Und da kann natürlich auch etwas Spezialisiertes vorkommen, aber es muss trotzdem so formuliert sein, das ist zumindest mein Standpunkt, dass auch Hörerinnen und Hörer, die zwei Sätze vielleicht für die Spezialistenkreise zwar nicht verstehen, aber dadurch nicht verschreckt werden, weil sie trotzdem sehr viel verstehen oder das auf andere Art und Weise vermittelt bekommen. Naja, die Frage vorher in Bezug auf Interesse hatte auch in Bezug auf das, was ihr letztes Jahr im Herbst organisiert habt, also Compromise, also die Verbindung von Komposition, oder gibt es eine Verbindung, wie sehen die aus, wie kann die aussehen zwischen improvisierter Musik und komponierter Musik? Da hattet ihr ja im Herbst letzten Jahres ein Festival in Berlin gemacht und es ist, glaube ich, auch ein... In Wien, Entschuldigung, in Wien, und das ist ja auch, glaube ich, etwas, was dich auch so beschäftigt, auch in den Beiträgen, die du fürs Radio machst. Gibt es da Verbindungen oder entsteht da was Neues oder Interessantes draus? Regt sich das gegenseitig an? Natürlich, das ist ein Thema, das mich schon lange interessiert. Das verwundert natürlich nicht, da ich ja mit beiden Formen viel zu tun habe. Die Idee, dieses Festival zu machen, stammt von zwei Musikerinnen, die viele, viele Jahre in Köln gelebt haben. Tiziana Bertoncini, Geige, und Thomas Lehn, Analog-Synthesizer, die seit einigen Jahren in Wien leben, was ganz wunderbar ist, auf allen Ebenen. Also sowohl musikalisch eine Bereicherung für die Stadt, wenn sie nicht gerade unterwegs sind und woanders spielen, als auch einfach persönlich, weil mit den beiden auch zusammenzuarbeiten ist wirklich sehr, sehr fein. Die beiden haben in Köln 2009 auch ein erstes Festival diesen Namens Compromise gemacht, eben weil sie sich überlegt haben, es gibt Improvisation, es gibt Komposition, es gibt diverse Einflüsse und Wechselwirkungen, und sie wollten, das war das oberste Ziel, diese beiden Musikformen gleichwertig in einem Konzertblock präsentieren und nicht die komponierte Musik quasi zur Primetime um 20 Uhr oder bis 22 Uhr und dann im Nachtkonzert die improvisierte Musik. Und die ganzen Kritiker, man sieht es zum Beispiel, ich habe jahrelang die Märzmusik in Berlin besucht, wo genau das der Fall ist. Da gab es dann zwar improvisierte Musik, aber die fand dann im Nachtkonzert statt. Und die ganzen Kritiker der Berliner Zeitung und wie sie alle heißen, die sah man dort nie. Ach, da gehe ich nicht hin. Ach, das ist irgendwie so komisches Zeugs. Oder ähnliche Formulierungen. Das heißt, wirklich gleichwertig zu präsentieren. Und sie haben uns beide gefragt, den Bruno und mich, ob wir das nicht in Wien auch im Zusammenhang mit der IGNM veranstalten können. Und das war sehr, sehr interessant. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, nicht nur die Formen gleichwertig innerhalb eines Konzertabends zu präsentieren, sondern wir haben versucht, die beiden Extremen komplett ausnotiert und scheinbar oder vielleicht unbeeinflusst von improvisierter Musik und umgekehrt die Radikalversion oder die extreme Version der sogenannten freien Improvisation, eine Erstbegegnung zweier Musiker als Extremfälle zu nehmen und dann ganz unterschiedliche Positionen, die, ich möchte gar nicht unbedingt sagen, dazwischen liegen, vielleicht teilweise liegen sie dazwischen, teilweise ist es vielleicht doch eindeutig zwar Improvisation und eindeutig Komposition, aber die sehr, sehr starke Einflüsse haben. Das heißt, es können von der improvisierten Seite her sein, Improvisationsformationen, die viele Jahre zusammenspielen, die also sehr eingespielt sind und ein sehr starkes Idiom entwickelt haben. Oder dann Improvisatorinnen, die stark mit Konzepten arbeiten, die also für ihre Formation Stücke entwickeln zwischen Konzept und Komposition. Oder aber Komponierende, Komponisten, die entweder für einen Improvisator plus klassisches oder traditionelles neue Musikensemble komponieren oder die sich von Interaktionen beeinflussen lassen, wo man vielleicht gar nicht merkt, dass tatsächlich Improvisation eine Rolle spielt auch beim Komponieren oder mit eingeflossen ist in die Stücke. Ja, das war so eine, kurz gefasst, die Grundidee des Ganzen. Gut. Und man kann nicht, ja gut, ORF ist über Stream, kann man im Radio hören. Gibt es regelmäßige Termine, wo du sendest oder ist das an verschiedenen Sendeplätzen? Ich habe keinen regelmäßigen Sendetermin wie eben du im FSK, jeden dritten Freitag, glaube ich, ist das. Ja. Das habe ich nicht, aber ich habe verschiedene. Also ich habe eine Hauptsendeschiene, das ist der sogenannte Zeitton. Das heißt, das ist immer irgendwann Montag bis Freitag, obwohl inzwischen kann es auch Sonntag sein. Ich habe jetzt auch einen Sonntagtermin zum Beispiel. Es gab gerade eine kleine Programmschema-Reform und da haben sich die Beginnzeiten geändert. Es ist jetzt, glaube ich, 23.04 Uhr bis 24 Uhr. Da gibt es eben entweder komponierte Musik oder improvisierte Musik zu hören. Die nächsten Sendungen, die ich mache, sind zum Beispiel Festivalmitschnitte oder auch ein Porträt Christian Wohlfahrt. Das mache ich aber nicht für den ORF, sondern das mache ich für SWR 2. Mhm. Dort ist es nicht in der neuen Musik angesiedelt, sondern in der Jazzredaktion, beziehungsweise in der einen Hälfte der Jazzredaktion. Und die Sendeleiste heißt dann Now Jazz. Das ist immer donnerstags oder freitags. Also Christian Wolf ist in der Christian Wolf ist da beim Jazz gelandet, oder? Habe ich das falsch? Christian Wohlfahrt. Ach, Wohlfahrt. Okay. Genau. Christian Wohlfahrt, okay. Genau. Ja, Perkussionist genau, aus der Schweiz, genau. Ja, okay. Ich mache noch andere Sendungen, aber das sind halt die, ich mache gelegentlich auch Jazz-Sendungen oder Buchbesprechungen oder so, das nennt sich Spielräume Spezial. Aber da geht es dann um andere Musikformen. Okay, gut, wir sind natürlich wieder in der Zeit viel zu weit vorangeschritten für die Blurred Edges-Ankündigung, weil jetzt gibt es noch einen Mitschnitt von dem letzten Konzert, von dem letzten stark bewölkten Konzert in der Hörbar vom Mittwoch und diesmal ein Quartett, das ist einmal Nina Polaschek, wieder Kontrabass Bruno Strobel, Elektronik, Michael Meyerhoff, Cello und Präparation und Heiner Metzger, Soundtable und Objekte, das wird da gespielt und das hören wir jetzt. Thank you. Thank you. Thank you. Das war die Aufnahme aus der Hörbar vom letzten Mittwoch vor 2 Tagen mit Nina Polaschek, Kontrabass Bruno Strobel, Elektronik Michael Meyerhof, präpariertes Cello Heiner Metzger, Soundtable und ganz zum Schluss der Sampler. Weiter ist aufgetreten Jörg Pieringer, aber er hat eine Sound Poetry Performance mit Electronic Visuals präsentiert und ohne die Visuals wollte er die Aufnahme nicht präsentiert haben in der Sendung, deshalb den dritten Act bei dem Konzert jetzt heute nicht als Mitschnitt, sondern der Kurzüberblick über das Blurred Edges Festival. Ich stehe jetzt ein bisschen in der Bredouille, weil das Programm so dermaßen lang ist, dass ich erstmal nur einen allgemeinen Überblick gebe und dann versuche, so ein bisschen wenigstens über die einzelnen Tage was zu sagen von dem Festival. Das Blurred Edges Festival dieses Jahr ist vom 2. bis 18. Juni 2017 in Hamburg an 32 ganz unterschiedlichen Orten in Hamburg und die Zahl der Konzerte, ich glaube, sind um die 60, die in der Zeit stattfinden, beinhalten analoge sowie elektronische Sounds in Field Recording, Komposition oder Improvisation, Kinoprogramme, Performances und Ausstellungen. Die Künstlerinnen und Künstler des Festivals laden das Publikum ein, im ganzen Hamburger Stadtraum auf akustische Entdeckungsreise zu gehen. Neben vielen anderen Programmpunkten gibt es dieses Jahr erstmal das Projekt Soundcaching. Kurz beschrieben, das Projekt, die Besucherinnen und Besucher laufen bestimmte Punkte in der Stadt ab und finden versteckte QR-Codes. Das sind, vielleicht kennen das der eine oder die andere, so rechteckige Codes, also Formen sind irgendwie so, eigentlich sind es, glaube ich, Pixel, die unterschiedlich angeordnet sind. Und die Anordnung hat auf jeden Fall beinhaltet eine Information, sodass man mit dem QR-Scanner, mit dem Smartphone oder auch dem Tablet, wenn man da die entsprechende Software hat, dann praktisch einen Link bekommt zu einem Hörpunkt. Das heißt, weiter aus der Beschreibung dieser Installation. Mit diesen QR-Codes können Sie Kompositionen, die eigens für den jeweiligen Hamburger Ort erstellt wurden, auf einem Smartphone hören. Eine musikalische Wanderung durch die Innenstadt. Das Blurred Edges Festival wurde 2005 vom Verband für Aktuelle Musik Hamburg ins Leben gerufen und ist inzwischen ein zweiwöchiges Veranstaltungsformat, das als Produzentenfestival organisiert ist. Was heißt das? Das heißt, dass die beteiligten Musikerinnen, Musiker, Veranstalterinnen, Veranstalter eigene Programme kuratieren oder zusammenstellen und nicht das ganze Festival von einer Kurationsgruppe oder einer Jury oder so bestimmt wird, organisiert wird. Der Verband für Aktuelle Musik Hamburg koordiniert die Bewerbung des Festivals und sorgt auch so ein bisschen, dass die Konzerte einigermaßen gleichmäßig auf die Tage verteilt sind. Es gibt aber trotzdem viele Tage, die, was weiß ich, fünf, sechs Konzerte haben. Es gibt so jeweils Fenster von 18 bis 20 Uhr, 20 bis 22 Uhr, 22 bis 0 Uhr, wo möglichst nicht mehr als zwei Konzerte sein sollen. So eine Vorgabe für das Festival. Inhaltlich wird es allerdings nicht gesteuert oder kuratiert von einer übergeordneten Instanz, sondern von den verschiedenen Kollektiven der Hamburger Musikszene gestaltet. Und zum Teil ist es auch so, dass die Konzerte kostenfrei sind oder über Spende besucht werden können. Es gibt aber auch ganz normal zu bezahlende Eintrittspreise von, ich glaube, der höchste ist 15 Euro. Oder es gibt die Möglichkeit, ein Festivalticket sich zu besorgen in der Hanseplatte, glaube ich, den meisten bekannt, im Schanzenviertel bei der Feldstraße, gibt es einen Festivalpass für alle Konzerte, der kostet 45 Euro. Jetzt die allerschwierigste Aufgabe, die Konzerte irgendwie kurz einen Überblick zu geben. Also am Freitag, den 2. Juni, fängt es an mit Soundcaching, der eben beschriebenen Stadtinstallation. Das Opening ist am 2. Juni um 18 Uhr in der Hanseplatte, Neuer Kamp 32 mit Manfred Scharfenstein und Jan Dietrich. Sie nennen ihre Installation, ihre Stadtinstallation Soundcaching, Blurred Waves, Listen to Your Satellites. Weil sie bestimmten Satellitenlinien, die sich über der Stadt Hamburg kreuzen, orientiert haben für die Wahl der Hörpunkte. Das beginnt also mit auch ein bisschen Erklärung. 10 Orte im Hamburger Stadtgebiet sind das. Und dann abends um 20 Uhr geht es gleich los mit einem Konzert in der Christianskirche Forum Neue Musik. Das Ensemble Horizonte mit Stücken, Kompositionen von George Crumb, Olivier Messiaen, Jean-Luc Darbeyer. Das also am Freitag um dieselbe Zeit um 20 Uhr im linken Laden. Ein Duo zwischen Weltmusik und Free Jazz, Ulrike Herzog, Joachim Kamps. Und das wäre der Freitag. Am Samstag, den 3., geht es weiter schon um 16 Uhr im Trapant, Zeiseweg 9, mit Selva, aktuelle Klänge und Bilder aus Iberoamerika. Mit Stücken von Catalina Rueda, Martin Vera, Matti Pakkanen und Carlos Arrico. Am selben Tag, etwas später, 2 Stunden später, beginnt eine Veranstaltung von einem Duo, Flying Fish. Dazu gehören Andy Schaubino, ich glaube Gitarre spielt er, und Krisha Weber, Cello, spielen in Bezug auf Bilder freie Improvisation. Am selben Tag, zur selben Zeit, 18 Uhr Samstag, in den Farbwerken, in der Galerie Farbwerke, Marktstraße 6, Carnage, ein Trio mit Carla Genschi. Stimme, Björn Lücker Schlagzeug, Hannes Wienert, verschiedene Blasinstrumente. Um 20 Uhr am Samstag, den 3. Juni im Centro Soziale, gibt es ein Konzert der Frequenzgänge, Amplituden, Improvisation, Körnig und Abstrakt, kurz der Teaser mit Nora Kral, Cello, Agnes Wistalek, Stimme aus Wien übrigens, Michael Thielke, Klarinette aus Berlin, Birgit Ulher und Gunnar Letto. Birgit Ulher Trompete, Präparation, Gunnar Letto E-Bass und Präparation, beide aus Hamburg. Zur gleichen Zeit im Faktor Künstlerhaus, nicht weit vom Centro Soziale, Max-Brauer-Allee 229. Ein größeres Projekt nennt sich CAPTCHA Songbook, Tuning Test Performances für Stimme, Elektronik und Choreografie. Leo Hoffmann, Philomena Krause, Benjamin von Bepper und Andy Otto. Später am Samstag 22.30 im Sorgenbrecher Hamburger Berg 23 legt Monomal und Muttermal und Gäste legen auf. Sie haben sich vorgenommen, Songs zu schreddern und werden verballte Konserven und Mini-Klinken Neues zum Besten geben. Wir sind angelangt am Sonntag, den 4. Juni, 16 Uhr. Ein eher privates Ambiente in der Bahrenfelder Chaussee 144 Strobreden um 16 Uhr mit einer Eröffnung von Frau Professorin Dr. Helga de la Motte Haber mit Klangkung, Kunst von Heiko Wommelsdorf, Surya Tüchle und Katja Kölle. Das in der Bahrenfelder Chaussee 144. 4 Stunden später, am Sonntag, 20 Uhr, im Kulturteich Deich Vettel, Georgs Werder Bogen 13, Tonreibungsexperimente mit Maos Liedern von Gott Grottrock und von Rolf Pifnitzka, Felix Mayer und David Leutkart. Und jetzt bin ich schon am Montag, den 5. Juni, angelangt, um 17 Uhr. Die Sendung Difficult Music for Difficult People hat eingeladen dann SPR, eine Gruppe aus Hamburg, Industrial Ambient Music aus Hamburg, live im FSK-Studio, kann aber auch besucht werden. Das FSK-Studio ist über der Fabrik im Gängeviertel im 3. Stock, Valentinskamp 34a, Zugang Speckstraße. Okay, und bevor mir der Mund trocken wird, werde ich jetzt ein bisschen einspielen von dem Blurred Edges Mix, zusammengestellt von Richard von der Schulenburg. Richard von der Schulenburg hat den Mix zusammengestellt mit Musik, die er in Verbindung bringt mit Blurred Edges. Soweit ich es gesehen habe, ist jetzt niemand auf seiner Playlist, der auch bei Blurred Edges spielt. Es ist Musik von Georgi Ligeti, Meredith Monk, Moondog, Christian Marclay, Nino Nardini und vielen anderen. Und da hören wir jetzt mal kurz rein. Den gibt es aber auch nachher noch als Klingding-Nachtschleife ganz und ohne Moderationsunterbrechung zu hören. Ja, weiter mit dem Blurred Edges Programm. Wir sind am Montag, den 5. Juni, 20 Uhr, im linken Laden, Kleiner Schäferkamp 46, gibt es einen Shure Mix, ein Speed Dating, ein vorher nicht abgesprochenes, beziehungsweise im kleinen Rahmen organisiertes Improvisationstreffen für spontan sich entscheidende Improvisationsmusiker. Um 20 Uhr. Um 21.15 Uhr, also wir sprechen jetzt Montag, den 5. Juni, das ist, glaube ich, Pfingstmontag, ein Filmprogramm zusammengestellt von Hanna Nordhold und Fritz Steingrobe im Metropolis Kleine Theaterstraße 10, What Ghosts Like Most. Filme von Robert Darrell, Computerfilme in Zugkomposition von Suki Kang, Sheen Reed, Pierre Ari und vielen anderen. Das in Metropolis. Nun kommen wir zum Dienstag, den 6. Juni, 20 Uhr im Künstlerhaus Faktor wird Decoder spielen, das Hamburg Ensemble, in der Max-Brauer-Allee 229 im Künstlerhaus Faktor, Silent Posts im Schneeballsystem. Eine für diesen Abend konzipierte Konzeptabend mit André Karoljow, Carola Schaal, Alexander Schubert, Jonathan Shapiro, den Musikern und Musikerinnen des Decoder Ensembles. Wir kommen zum nächsten Tag, Mittwoch, den 9. Juni, 19 Uhr, beginnt mit den Klangwelten, die inspiriert sind von der Musik Harry Parts, eine Schülerkomposition des Musikkurses 11. Jahrgang der Lessinger Stadtteilschule Lessing, Projektleitung Sebastian Reier im Forum Neue Musik in der Christianskirche Klopstockplatz 2. Eine Stunde später wird dort präsentiert das Scordatura Ensemble aus Amsterdam, präsentiert von Nellie Boyd mit einem Programm, das nennt sich Rose Petal Jam, The Amsterdam Part Project. Und zwar wird das Ensemble Scordatura mit eingebauten Instrumenten frühe Kammermusik von Harry Partsch dort spielen. Zur selben Zeit, an einem anderen, wird auftreten Chamber Lab und SCN9A. Kurz Überblick, tönende Datenanalyse und Schmerzempfindung mit Marc Mattes, Anton Koch, Jessica Broscheid, Marc Bombastik und Nikolaus Wörnle im Künstlerhaus Faktor von 20 bis 22 und von 22 bis Open End. Das ist am 7. Juni, am selben Tag um 21 Uhr in der Hörbar, Brigittenstraße 5. Genau, da ist einer, der auch bei dem Mix von Richard von der Schulenburg dabei ist, A.K. Klosowski, und Richard von Schulenburg werden den Abend bestreiten. Am selben Tag, Mittwoch, 22 Uhr in der Juppie-Bar, Gängeviertel, Nomenratura, ein Projekt mit vielen Beteiligten, unter anderem Louis Wind-Nielsen, Thomas Österheld, Lena Pappe, die anderen. Sorry, ich kann nicht alle aufsagen, sonst wird es zu lang. Ein Nomenratura ist ein Projekt, das sich mit Kolonialgeschichte beschäftigt, gesungen, gesprochen und geschrien. Also in Musik gesetzte Auseinandersetzung mit der Geschichte. Nun kommen wir zum Donnerstag, den 8. Juni. Wir sind wieder im Gängeviertel im FSK, Valentinskamp 34. Radio Gagarin wird in der Sendung um 20 Uhr Beton, B-O-Tong, ist schwer auszusprechen, ist geschrieben B und kleiner Kreis, danach Tong, und Feine Trinker bei Pinkels daheim aus Bremen, sowie Rana Misston, Seemann und TBC werden im Studio Radio Gagarin sein, im Studio von FSK, ab 20 Uhr. Zur selben Zeit in Altona, in der Arnoldstraße 1, Baustelle 1 heißt der Raum, ein Projekt von Hans-Christian Jenicke mit Doro Offermann, Maria Rotfuchs, Dr. Andreas Wolf, den Vornamen weiß ich jetzt leider nicht mehr, Guignard und Trautonia Capras, Sanitäter im Einsatz. Wenn Sanitäter tatsächlich mit ihren Sanitätsfahrzeugen mit vorbeifahren an dem Ort in der Arnoldstraße 1, dann sind auch die Sanitäter mit Teil dieser Performance. Auch am Donnerstag, am 8. Juni um 22 Uhr in der Hanseplatte wird Cem Sirks und die Gruppe Hasenbart verunfallte Testschnitte aufführen, und dabei sein wird auch Marc Richter, der vielleicht einigen bekannt ist durch sein Decoder-Label. Nun kommen wir zum nächsten Tag, das zweite Wochenende beginnt am Freitag, den 9. Juni um 18 Uhr am Währingkanal im Währinghof 23 in Wilhelmsburg mit einer Wasserstrass Music and Drum Island, eine Schwimmkörper-Klangkraft-Performance mit 7 Perkussionisten inklusive Soundfishing. Am selben Tag um 19 Uhr im Friese-Künstlerhaus eröffnet die Ausstellung Sound Art Friese mit Hörtherapien und einer Schachtel, die kurze Anweisung für Improvisation oder Interpretation bereitstellt von Christoph Schiller, und die Hörtherapien werden präsentiert in der Ausstellung von Dirk Specht und Tobias Grevening. Ebenfalls am Freitag um 19 Uhr wird die Performance fällt leider aus, aber um 20 Uhr im Künstlerhaus Faktor, wieder Max Brauer Allee 229, stark bewölkt, wird spezifische Subjekte präsentieren. Einmal Solis von Elisabeth Flunger, Joni Silver, Svetlana Maras, und dann Komposition von Michael Meyerhoff, Helmut Lachenmann und Tom Kröger, interpretiert von dem Gitarrenduo AAA-AAA. Das sind Thilo Ruck und Tim Roller aus Stuttgart. Das also im Künstlerhaus Faktor, Freitag, 9. Juni, 20 Uhr. Am selben Tag, nicht weit davon entfernt, im kleinen Schäferkern, im linken Laden, spielt das Nishat Trio, Ragas und japanischer Musik inspirierte Musik und freie Improvisation von Dennis André und Birgit Maschke sowie Julian Schäfer. Freitag und Samstag, habe ich jetzt keine genauen Angaben, werden an verschiedenen Orten in Wilhelmsburg im Rahmen des Projekts Williamsburg, ein Austausch zwischen Hamburg, Wilhelmsburg und Williamsburg als Stadtteil von New York, auftreten Dominguez, Xiao Fu, Carlos Rico, Jakob Sello, Maria Chavez, Howie Canty, Daphna Naftali und Hans Tammen. Das also Freitag und Samstag, 10. Juni in Wilhelmsburg. Zwischendrin, jetzt haben wir ungefähr die Halbzeit des Veranstaltungskalenders. Das ganze Programm lässt sich im Internet angenehm nachlesen. Zum Teil gibt es auch kleine Filme, das gibt es nicht, aber Links zu den verschiedenen Gruppen, die dort auftreten werden, die und zwar im Internet unter www.blurrededges mit 2 R und zusammengeschrieben blurrededges.de auch zu finden unter www.vmh.de. Und da ist das ganze Programm und in der ganzen Stadt wird verteilt ein Programmheft von 70 Seiten mit einem Konzert auf jeder Seite. Also da gibt es dann die Möglichkeit, es sich nochmal im Einzelnen anzugucken. Ich hatte geendet in Wilhelmsburg und es geht weiter zu Park Fiction. Am Samstag, den 10. Juni um 16 Uhr, Lauschen und Rauschen. Kontakt zum Raum, einen Spaziergang durch Hamburgs Klangfelder mit Manuel Schwiers. Das beginnt um 16 Uhr und endet am Jungfernstieg. Am Samstag um 18 Uhr im Kunstforum der GEDOC Opus Novum, neue Musik für das Klavier, gespielt von Hugo Selles. Um 20 Uhr am Samstag, 10. Juni, Alfred Schnittke Akademie, Max Brauer Allee 24, Transformation 2, Tonart Hamburg, also das Tonart Ensemble meets Se Lien Chuang und Andreas Weixler aus Linz. Am Samstag um 20.30 Uhr, 10. Juni, im Künstlerhaus Faktor der H7 Club at Blurred Edges, Improvisation in Ad-Hoc-Gruppen mit Chide Sazy aus Berlin, Elisabeth Flunger aus Wien, Dominik Lesch aus London, Svetlana Marasch aus Belgrad, Joni Silber aus London, Christoph Schiller aus Basel, Michael Meyerhof Hamburg, Gregory Büttner, Birgit Ulher und Heiner Metzger alle aus Hamburg mit verschiedenen Instrumenten und Elektronik. Etwas später, am Samstag, 10. Juni um 22 Uhr im Atelierhaus 23 am Währinghof 23 in Wilhelmsburg-Vettel, Rauschmelder 17, Electronic Counterpoint, Komposition für Blockflöte und Elektronik von Ivana und Lucia Menze, interpretiert oder auch komponiert, und mit dabei sein wird auch PAAK. Am Sonntag, den 11. Juni im Centro Sociale, Sternstraße 2, das zweite Konzert von Frequenzgänge der Reihe, die Gunnar Letto seit Jahren organisiert und kuratiert. Amplituden 2, Improvisation mit und ohne Strom. Hector Rey, Gudini Cortina, Alexander Marquardt, Gitarre, Roland Späth, Trompete, von den ersten beiden weiß ich es leider nicht, Gunnar Letto, E-Bass und Präparation. Und zur selben Zeit in der Alfred-Schnittke-Akademie Tatort, ein Stück, das inspiriert ist von der Krimiserie, die so zu derselben Zeit immer im Fernsehen zu sehen ist. Und dabei sein werden John Eckhardt Kontrabass, Michael Kriener Kontrabass aus Berlin, Maria Carmina Josipova, ich glaube, sie spielt Klavier, und Teupiano Rudi Mahal Bassklarinette und Thomas Österheld auch Bassklarinette. Okay, es gibt noch eine Seite. Nee, noch zwei Seiten. Ich will niemanden verschrecken, aber es ist 1,5 Seiten noch ungefähr. Montag, 12. Juni, 17 Uhr, wieder Difficult Music for Difficult People im FSK Gängeviertel. Valentinskamp 34a, David Wallraff live und unter dem Titel Sonic Crime, They Called It. Das also um 17 Uhr, ein Studiokonzert. Montag um 21 Uhr auf der MS Stubnitz die Fachgruppe Multimediale Komposition mit dem Programm Übergriffe, Doppelpunkt, vergoldet eure Platinen. Mehrere Stücke von unterschiedlichen Interpreten und Komponisten. Am Montag, den 12. Juni um 21.30 Uhr im Jazzraum im Hafenbahnhof, Große Elbstraße 276, ein Wunschkonzert. Thema und Variation auf Ansage. Mit dabei sind John Hughes, Kontrabass, Michael Griner, Kontrabass, Rudi Mahal, Bassklarinette, Thomas Österheld, Bassklarinette und verschiedene andere Klarinetten. Nun sind wir am Mittwoch, den 13. Juni, MS Stubnitz, ein Duo-Programm, Moving Landscapes zwischen neuer Musik und Free Jazz auf der MS Stubnitz, Kirchenpower Kai 26 mit Sophia Borges und Dag Magnus Narwesen. Dienstag, 13. Juni um 20 Uhr zur selben Zeit in einem Ort bisschen weiter weg von dem Zentrum Hamburgs in Bergedorf, Hamburg-Bergedorf in der Kurt A. Körber Chaussee 73 im White Cube. Wachträume, ein Performance, also Verbindung von Tanz und Musik mit Bruna Luna, Christian Mayer, Jörn Möller, Klaus Römer und Pavel Ehrlich. Wir kommen zum nächsten Tag, Mittwoch, 14. Juni, Forum Neue Musik in der Christianskirche. Das Nelly Boyd Quartett spielt Vor von John Cage. Eine Komposition von John Cage für 4 Musikerinnen und Musiker mit. Dabei sind Moxie Beidennickel, Robert Engelbrecht, Jan Feddersen und Johann Popp. Am selben Tag allerdings, ja, sogar zur selben Zeit, in der Hörbar Brigittenstraße, Timo Daffner live at Refocus. Refocus, der Abend, der immer kuratiert und organisiert wird von Kira Nagel und André Aspelmeier im Hörbar in der Brigittenstraße 5. Der nächste Tag, Donnerstag, 15. Juni, 20 Uhr, Go Mokri, ein Raum in der Mokri-Straße 3. Ich glaube, es ist irgendwo ein Fuhlsbüttler Gegend, das Jojo Defek Quartett und das Ausland mit Pia Abzieher, Rolf Pifnitzka, Felix Meyer, Sebastian Oesch, Büscher Ulbrich, P. Günzel, Max Römer und Tirm Schirmack. Zur selben Zeit in der Friese, Künstlerhaus Arnoldstraße 26 bis 30, ein Konzert im Rahmen der Ausstellung Sound Art Friese Soli aus der Schillerbox mit Christoph Schiller und Birgit Uller. Christoph Schiller spielt Cembalo und Präparation, Birgit Uller Trompete und Präparation. Zur selben Zeit in der MS Stubnitz ein Konzert, das den Schiffsraum mit einbezieht, und zwar sowohl Elektronik als auch akustische Improvisatoren und Musikerinnen, nee, ich glaube, es sind nur Musiker, Nicolas Wiese aus Berlin, Kat Hernandez, Uygur Vural spielt Cello meines Wissens, Dirk Donau, Schlagzeug, Percussion, Chad Poppel, Percussion, Schlagzeug und John Hughes, Kontrabass. Wir kommen zu Freitag, dem 16. Juni, 20 Uhr in der Farbwerke M6 Konterkaro, Markstraße 6. Der Raga Trigger Part zum Tritonus des Sonnenuntergangs spielen Georgia Charlotte Hoppe, Julian Schäfer und Basti Öst. Am Freitag, 16. Juni um 22 Uhr ein Konzert in einem ganz anderen Raum. Schaltzentrale Kraftwerk Bille, Bullerdeich 14 spielt die Gruppe Red Monkey. Feminist Move and Sound mit Su Mi Chiang, Hannah Levine, Coral Short und Sean Park. Wir kommen schon zum letzten Wochenende. Samstag, den 17. Juni, wieder in den Farbwerken Conte Caro, Raga Tricker Park 2, und diesmal zum Tritonus des Nachmittags um 15 bis 15.30 Uhr. Das Konzert wird also nur eine halbe Stunde gehen. Am selben Tag um 19 Uhr im Künstlerhaus 11 Lübersmeier Weg 11, das ist in Ostdorf, spielt ein Quartett nach Konzeption, Komposition von Marianne Greber, die dem Ganzen den Titel gab, Blowing with the, by the Wind. Samstag, 17. Juni um 20 Uhr, ein Multiphonics-Konzert im Werkhaus Münzviertel, Rosenallee 11, 2. Stock, mit Urs Leingruber, Saxophonist aus der Schweiz, Andreas Willers, ich glaube, er lebt in Berlin, weiß es nicht genau, Björn Lücker und John Hughes, frei improvisierte Musik und Performance und Free Jazz. Selber Tag, 17. Juni, 22 Uhr in der Hörbar. Hörbar diesmal Electronics, Noise und Found Footage mit Benjamin Schreiner, Bernhard Schreiner, Benjamin Flesser, Markus Blupins und Eike Ahlers. Wir sind am letzten Tag angelangt im Kunstforum der GEDOG, lange Reihe 75, Koppel 66. Ein Abend für Giorgi Ligeti, den die Veranstalterin Musica Rica Carta, weil es geht, glaube ich, auch um das Stück von Giorgi Ligeti, Musica Rica Carta, allesamt Pianistinnen Christina Giopus, Daria Carmina Josifova, Jennifer Heimer, Sophie Natalia, Marisha Noller und Anna Miceva. Also viele Stücke interpretiert von jeweils Pianistinnen. Am Sonntag, den 18. Juni um 19.30 Uhr im Tschaikowski-Saal, Tschaikowski-Platz 2, das ist im Karo-Viertel, ein Programm, das experimentelle Musik aus Russland und Deutschland für Klavier, ich weiß es nicht, ob Heloisa Amaral, ich gucke da mal nochmal kurz nach. Auf jeden Fall spielt Eva Zöllner Akkordeon und ja, Heloisa Amaral spielt Klavier. Das ist also ein Programm am Sonntag, den 18. Juni um 19.30 Uhr im Tschaikowski-Saal mit dem im selbst ebenso genannten Tschaikowski-Platz 2 um 19.30 Uhr. Und um 22 Uhr schließt das Blurred Edges Festival einen Abend in der Hörbar ab. Hörbar, da wird dann Oval sowie Wacker, wir sind da nicht so ganz schlau geworden, ob Wacker Apotheke ein Ensemble ist oder ob es ein Titel von dem Programm ist. Und Jetzmann, vielen bekannt auch von Radio Gagarin, von der Sendung bei FSK, wird auflegen und nicht auflegen, sondern Stücke präsentieren. Und Markus Popp. Das also ein bisschen im Schweinsgalopp, das diesjährige Blurred Edges Programm. Wie gesagt, zum Schluss nochmal der Hinweis, die Webseite www.blurrededges.de kontaktieren und sich das Programm genauer angucken oder das Programmheft sich irgendwie ergattern. Eine einfache Möglichkeit ist nächsten Mittwoch in der Hörbar ab ca. 21 Uhr ist der offene Tag in der Hörbar. Dort liegt zum Beispiel das Programm aus. Es wird auch in verschiedenen Lokalitäten in Hamburg verteilt. Also es gibt viele Möglichkeiten, sich über das Blurred Edges Programm zu informieren. Es gibt auch eine Möglichkeit, sich über die Klingding-Sendung weiter zu informieren, und zwar auf dem Netz unter www.hierunddah.de/klingding.html. Da wird es dann auch den Mitschnitt innerhalb der nächsten zwei Tage geben, wo man Teile der Sendung nochmal anhören kann und auch Links zu den Musikerinnen, die jetzt so ganz tapfer ausgeharrt haben, während ich das ganze Programm hier runtergerattert habe von Blurred Edges. Nochmal vielen Dank für Nina Polaschek und Bruno Strobel, dass ihr heute in die Sendung gekommen seid, und weiterhin viel Erfolg in eurer Arbeit. Vielen Dank. Herzlichen Dank für die Einladung. Ja, danke fürs Kommen. Und die nächste Klingling-Sendung wird am 16. Juni sein, in der zweiten Woche des Blood Edges Festivals dann mit Mitschnitten von Konzerten und einem Eindruck von vielleicht kürzerer Zeit auch mit Aufnahmen von Konzerten. Was sich vielleicht schon mitgeteilt hat, um 0 Uhr, ich habe das Programm frecherweise bis um 20 Minuten überzogen, dass Electronic Jam heute nicht auflegen wird. Stattdessen wird es jetzt den Klingding Mix geben, der erweitert wurde um den Blurred Edges Mix. Jetzt war das ja immer unterbrochen von meiner Stimme. Zunächst als beginnt der Klingding Mix heute mit dem Blurred Edges Mix, ca. 59 Minuten lang. Dann gibt es Aufnahmen von Richard Barrett als Teil des Klingding Mixes und ich glaube, ihr hört einfach rein. Aufnahmen auch von Ansgar Wilkens, Marcin Kerbasch, John Zorn, Ornette Coleman, Tristan Honzinger und vielen anderen. Felix Kubine wird auch dabei sein. Cem Günay, Anne LaPlantine, dem Splitter Orchester. Ja, das also das Nachtprogramm dann bei FSK. Ich wünsche weiter angeregtes Hören oder anregendes Hören und ich hoffe, wir hören uns und in der nächsten Sendung am 16. Juni. Tschüss und eine gute Zeit. Wasser unterm Regenbogen, die Himmel. wieder im Künstlerhaus Faktor, Max-Brauer-Allee 229.